Herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich. Auch heute noch dein Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Was geht ab? Alles gut bei dir? Ich hoffe, ja, das war keine Frage mit Ich hoffe heute noch, sondern das war eine Aussage. Ja, eigentlich auch der Aussage. Aber warum habe ich es denn gesagt? Also ich habe es ja gesagt, weil wir gegebenenfalls den Titel bzw. den Claim, wir sagen ja immer euer Lieblingspodcast, natürlich bleiben wir für immer in euren Herzen verankert und wir bleiben auch für immer ein Lieblingspodcast, bei dem einen oder anderen hoffentlich. Aber wir wollen halt den Claim so ein bisschen knackiger machen, ein bisschen cooler, dass es so auf einen Podcast hinweist, das schon, sollte schon drin sein. Aber so Lieblingspodcast, wir sind ja nicht überheblich, wir sind ja bescheiden, oder? Und wenn wir sagen doch immer die Wahrheit. Ja, ganz ehrlich. aber es ist ja nicht bescheiden, wenn wir damit angeben und sagen, wir sind der Lieblingspodcast. Also damals, wo wir uns das ausgedacht haben, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber das war einfach nur so dein Lieblingspodcast, einfach weil man sich das merken kann. Ja, ist echt nicht so. Weil wir sollen wir vielleicht einfach dabei bleiben? Wir überlegen ja die ganze Zeit. Können die Zuhörer uns ja einfach mal schreiben, ob ihr den... Wie sie den jetzigen Claim quasi finden, dein Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Und man muss auch dazu sagen, einige von euch nehmen ja auch ständig an diesen Insta-Umfragen teil. Ja, Grüße nice. Gehen raus, vielen mega Dank. Mega nice, danke dafür. Mega cool. Also, auf jeden Fall. Ich würde jetzt hier jeden Einzelnen namentlich nennen wollen, aber das ist jetzt, das sprengt den Rahmen. Ich wollte gerade sagen. Und datenschutztechnisch ist das vielleicht auch nicht so gut. Aber wir können direkt den Überschlag machen zu dem heutigen Thema. Genau, wir... Wollen wir darüber reden, wo wir sind? Nein, ne? Wir sind... Nein. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Ah, okay. Wir sitzen gerade im Auto, weil wir heute... bei dir wäre das nicht so gut gelaufen wegen Homeoffice. Bei mir, weil der Nachbar wird schon wieder eine Wohnung renoviert. Bei mir sind zwei Nachbarn ausgezogen in der einen Wohnung vor ein paar Wochen. Und heute den ganzen Tag, da werden neue Leitungen gelegt, Wasserrohre in der Küche und im Bad und zusätzlich ist da noch ein Elektriker drin, der da neue Leitungen zieht, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, die Frau von Guido lässt ihn nicht mehr rein. Ja, ist echt so. Der war gut, ey. Ey, aber wenn sie das hört, das geht nicht. Nein. Das war nicht Spaß, schon klar. Aber zurück zu diesem Thema hier mit Bescheidenheit und bla bla bla und was ist das Thema heute? Worüber wollen wir heute sprechen? Das Thema war ein Vorschlag, wir haben eine Umfrage gemacht, ne? Über welches Thema wollen wir nächstes Mal im Podcast mal sprechen. Genau. Und das Thema kam von einem treuen Zuhörer, der gesagt hat, ey, wie wär's denn mal mit dem Thema Charakter und vielleicht ein bisschen mehr zum Charakter. Und ich finde es mega interessant, weil ich finde Charakter sehr, sehr wichtig, ich persönlich. Also genau das Thema war ja Charaktererziehung, der Vorschlag, weil wir ja Lehrer sind auch. Ja. Aber wir wollten das heute, glaube ich, so ein bisschen freier gestalten und haben erstmal gesagt, wir sprechen erstmal nur über den Charakter. Was ist das und so weiter, ne? So, und vielleicht, welche philosophischen Aspekte gibt es an der Stelle? Ja. Die vielleicht auch hier für so einen Smalltalk relevant sein können. Ja. Was ist denn für dich jetzt mal ganz grob so der Charakter? Oh, sehr gute Frage. Hast du mich direkt überrollt? Eigentlich ist die Frage gestellt. Du wolltest sie mir stellen. Nein, ne? Aber eigentlich stelle ich hier die Fragen, Kerr. Charakter ist für mich wirklich etwas, was deine Persönlichkeit ausmacht. Ja. Und Charakter ist das richtige Benehmen. Ja. Die richtige Verhaltensweise, die Entscheidungen bewusster zu treffen, sowohl gegenüber deinem Umfeld, aber auch gegenüber dir selber. Also, ne, was du für dich selber machst, aber natürlich in erster Linie, was du mit deiner Umgebung machst, wie du deine Umgebung oder deine Mitmenschen begegnest. Das ist für mich guter Charakter. Ja. Ja, ganz genau. Also es gibt einmal, in der Philosophie gibt es ja zwei Begrifflichkeiten des Charakters. Ich habe mich heute wieder schlau gemacht, Google ist mein Freund. Nein, aber zum Teil war ich da sowieso schon drin. Nikomachische Ethik habe ich ja hier schon, glaube ich, in jeder Folge irgendwie immer mal angerissen. Da geht es ja auch viel so um Tugenden und Charaktereigenschaften und so weiter. Und da ist einmal dieses Ethische, nikomachische Ethik, wie der Name schon sagt, aus ethischen Aspekten, der Charakter, der gute Mensch hat einen guten Charakter, tugendhaft und so weiter. Und dann gibt es nochmal in der Philosophie der Natur den Charakter mit seinen Eigenheiten zum Beispiel, mit Verhaltensweisen. Ja? Wobei man ja auch sagen kann, dass gutes Handeln, Tugenden ja auch Verhaltensweisen sind. Also nicht bei jedem, nicht so internalisiert, also dass man sagen kann, ey, jetzt immer gut zu handeln ist eine Verhaltensweise von mir, sondern ich mache es nur, weil es gut ist. Aber es kann ja zu einer Verhaltensweise werden. Ja. Und da kommen wir eigentlich auch direkt wieder auf Charaktererziehung, ne? Ja, ja, ich finde Charakter, allgemein der Begriff Charakter ist wieder so ein Wort oder ein Begriff, den man so schwer fassen kann. Ja, ja. Also, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, und ich finde es wichtig, ja, ein gewisses Bewusstsein für zu entwickeln, was überhaupt Charakter bedeutet. Was bedeutet für mich auch guter Charakter? Bin ich mir dessen überhaupt bewusst und versuche ich auch meinen Charakter zu perfektionieren? Also zu perfekt, also strebe ich etwas an, wo ich sage, das ist der perfekte Charakter. Mhm. Aber wie du schon sagst, es ist vieles. Es ist das Benehmen, es ist das Streben nach dem Guten. Was ist wiederum das Gute? Ne? Das kann man also sehr breit fächern in dem Begriff. Definitiv. Ich glaube allerdings auch, dass Charakter so ein bisschen Trainee ist, ne? So ein bisschen Training halt, ne? So den muss man trainieren, den muss man formen. Du bist nicht von du natürlich kann man auch sagen, ja, hier so kleine Kinder haben den liebsten Charakter, aber weiß man ja auch nicht. Wenn kleine Kinder haben den liebsten Charakter, Junge, die können voll böse sein. Das sagst du. Aber weil sie halt weil sie böse sind. Weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Genau. Weil sie noch von Trieben geleitet sind. Ne? Mehr oder weniger. Oder vielleicht auch ihre Gefühle nicht einordnen können und dadurch unreflektiert zu Handlungen kommen, die vielleicht nicht so moralisch, ethisch vertretbar sind. Ist auch eine andere Geschichte, aber... Sorry, ich hab dich unterbrochen. Ja, oh mein Gott! Nein, aber genau, trainieren, den muss man ja trainieren. Und da ist ja auch dieser Punkt, die Gesellschaft ist ja auch wichtig für deine Charakterbildung. Du brauchst erstmal einen Rahmen, in dem du deinen Charakter erproben kannst. Und anhand des Feedbacks deines Umfeldes entwickelst du ja einen Charakter. Ja, so, also wenn du jetzt merkst, dass du in einem Kreis bist, wo bestimmte Verhaltensweisen oder ethische Grundzüge untypisch sind, dann legst du sie ja nicht mehr an den Tag und kopierst vielleicht auch gewisse Charaktereigenschaften. Deswegen sagt man ja auch alles gut. Das hört man jetzt alles auf der Aufnahme. Ist doch egal. Ganz toll. Schleichwerbung. Ja, ist echt so. Jeder weiß, welche Marke jetzt wegen mir. Ist das so? Ja. Ja. Nein, alles gut. Ich mache nur Spaß. Aber der Charakter ist ja schon, wie gesagt... Jetzt laufen mir Leute lang, die denken bestimmt auch so, was machen die hier? Jetzt mach einfach weiter. Ja. Der Charakter? Der formt sich ja durch die Gesellschaft, ne? Durch das Feedback. Und vielleicht entwickeln sich auch bestimmte Charakterzüge auch negativ, wenn du dich in negativen Kreisen bewegst. Ich habe mal eine direkte Frage dazu. Meinst du die Menschen oder sind wir, was heißt die Menschen, wenn ich sage Menschen, dann meine ich immer auch mich an erster Linie mich selber. Sind wir uns über dieses Feedback auch bewusst über den Alltag hinweg? Nehmen wir das auch auf? Egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist? Es kommt, glaube ich, darauf an, wie stark du reflektiert bist. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also Reflexion ist ganz wichtig. Wobei man da auch wieder sagen kann, ist Reflexion an sich, wenn du dich in Sachen Tugend professionalisieren willst, sage ich mal, oder verbessern willst oder steigern willst, oder willst, dass bestimmte Tugenden zu deinen Verhaltensmustern gehören. Also, dass es nicht mehr dieses ist, dass du daran denkst und das bewusst machst, sondern dass du das schon intuitiv einfach machst, weil es zu deinem Charakter gehört. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen, so, ey, ist das jetzt in mir verankert? Bin ich das oder mache ich das, weil die Gesellschaft das von mir will? Und da finde ich dann wieder den Aspekt der Aufrichtigkeit vielleicht für den Charakter interessant. Ist das dann mein Charakter oder erfülle ich nur ein Bild, das durch die Gesellschaft gefordert wird? Ich würde wieder sagen, also ich würd sagen, man muss so einen Mittelweg finden. Na klar, natürlich, du musst gucken, was dein Umfeld von dir erwartet, mehr oder weniger. Ja. Oder du musst überlegen, was dir wichtig ist und was diese wichtigen Personen von dir erwarten. Ja. Und was für dich auch selber wichtig ist. Aber ich denke, ganz ehrlich, darf ich mir direkt jetzt ein Zitat dazu aussuchen, weil ich glaube, das passt jetzt perfekt als Übergang. Do it. Ja, ich wähle nämlich dein drittes Zitat. Ah, okay, kann und ich das passt nämlich perfekt dazu, wegen Umfeld bist du dann du selber oder bist du okay. Das mal dein Ich lese einmal vor mit meiner wohlklingenden Stimme. Nein. Also, das ist von Goethe und Goethe sagte, sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Ja. Da haben wir ja schon diesen erzieherischen Aspekt auch mit drin, ne? Warum hast du das gewählt? Ich habe das gewählt, weil ich denke, dass dein Umfeld und deine Freunde und deine Verwandten und Bekannten, mit denen du halt dich, ich sag mal in Anführungsstrichen, abgibst oder mit denen du halt zusammen bist, sehr deinen Charakter formen. Mhm. Und ich muss mal gerade gucken, mein Handy, das, egal, das sage ich gleich. Und ich finde, das bestimmt auch sehr dein Charakter. Mhm. Weil wenn du dich mit schönen, also mit schönen Menschen umgibst, wenn du mit schönen Menschen umgeben bist, die einen schönen Charakter haben, dann färbt sich diese Schönheit und dieses Gute auch ab. Ja, ja. Wenn du mit Menschen bist, haben wir ja gerade noch drüber gesprochen gehabt, dass wenn du mit Menschen bist, die immer negativ sind oder so, da kriegst du schlechte Laune. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Da habe ich mich irgendwo mal zugestellt, weil ich dachte, komm, jetzt frage ich mich, wie du es schaffst, mit mir rumzuhängen. Ja, ich bin ja auch immer negativ. Nein, Quatsch, bist du nicht. Alles gut. Aber wenn man sich mit Menschen abgibt, die immer negativ denken und immer nur das Schlechte sehen, so, das ist mir letztens aufgefallen, da habe ich mich echt zu drei Leuten hingestellt, einfach mal so ein bisschen wegen Smalltalk, und ich dachte, versuche mal ein bisschen sozial zu sein. Boah, ich habe den ganzen Tag schlechte Laune bekommen, ne? Und dachte mir so, boah, den stellst du dich nie wieder hin. Ja, ja, ich kenne das, ja. Und deswegen finde ich, das stimmt auf jeden Fall, was da Goethe gesagt hat, unser Wolfgang. Johann Wolfgang. Ja, Johann Wolfgang. Richtiger Alban. Also an den Freunden kann man schon erkennen, wie jemand tickt. Ja, ja. Ich glaube aber auch, gerade jetzt, wo man da... scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh mein Gott. Ist egal, ich mache direkt den zweiten Teil. Das war ja nur der erste Teil von... Nee, aber warte, so wie du umgehst... ja, mach mal weiter. Gleich fällt es mir wieder ein. Er sagt ja dann noch im zweiten Teil seines Zitats, weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Vielleicht musst du mir da auf die Sprünge helfen, vielleicht verstehe ich das auch gar nicht richtig, den zweiten Teil. Ich denke, das, was dich momentan beschäftigt, wird in Zukunft zeigen, was du dann erntest quasi. Mhm. Wenn du dich mit Gutem beschäftigst, wenn du versuchst, deinen Charakter gut zu formen und nach dem guten Charakter zu streben, dann wird das auch fruchten. Also, er sagt ja, was aus dir werden kann. Es kann fruchten, ob es dann passiert oder nicht, weiß man halt nicht. Ne? Das ist dann. Aber das ist auch sehr, sehr offen formuliert, und diese Phrase benötigt ja auch einen Kontext. Und wenn man das hier mit dem vorherigen Teil so in Verbindung bringst, sag mir, mit wem du umgehst. Also, wie gehst du mit jemandem um oder wie sind die Leute? Dementsprechend kann man ja sagen, boah, wenn ich sehe, womit du dich beschäftigst, kann ich dir sagen, was du wirst. Also wenn du dich in einem bestimmten Kreis bewegst, der sich jetzt nicht tugendhaft verhält oder nicht gut verhält oder charakterschwach verhält, ja, und es beschäftigt, und du sagst mir, wie es dich beschäftigt, also wenn ich jetzt weiß, dich beschäftigt das gar nicht, dass diese Menschen so sind, dann würde ich sagen, aus dir wird was Ähnliches, weil es dich nicht irgendwie beschäftigt im negativen Sinne. Wenn jetzt aber alle Leute in deinem Umkreis gut sind und es beschäftigt dich insofern, dass du sagst so, hey, das will ich annehmen oder das will ich ablehnen, dann daran kristallisiert sich ja auch heraus, so, was wird aus dir? Wirst du eher ein guter Mensch, wirst du ein schlechter Mensch? Aber wie du schon sagst, ich glaube, das kann man... Da kann man viel mit hineininterpretieren, glaube ich. Voll, voll. Aber ich habe einen Vorschlag für die nächste Folge. Wollen wir mal über Freundschaft sprechen? Ey, das ist voll mein Thema. Ja, immer. Ich habe schon 20 Hausarbeiten in der Uni zum Thema Freundschaft. Nein, 20 nicht, aber ich habe schon... 19 oder was? Nein. Aber ein, zwei Hausarbeiten habe ich zum Thema Freundschaft schon geschrieben. Nikomachische Ethik, Aristoteles, Klassiker, finde ich, in Sachen Freundschaft. Aber auch an sich, Freundschaft ist ja in der Philosophie generell, kann man den Freundschaftsbegriff ja auch ausdehnen an Übereinkünfte oder ausdehnen auf eine Eintracht und so weiter. Ne? So, und mit Eintracht meine ich nicht Frankfurt oder so, die Fußball spielen, sondern tatsächlich so Übereinkünfte des friedlichen Miteinanders. Ne? Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich etwas raushauen soll, was eigentlich zu deinem dritten, also zu dem Zitat von dir jetzt mega passt, aber es wird voll was wegnehmen für die nächste Woche Freundschaftsfolge, deswegen lasse ich das jetzt aus. Okay, ja. Und spare mir das auf. Ich überlege auch, ob ich schon nächste Woche nur dieses eine Zitat nehmen soll, weil das gefällt mir so krass gut. Ja. Aber okay, wir machen es spannend. Und die Zuhörer, ich würde auch hier zu dem Zitatteil noch sagen, sage mir, mit wem du umgehst oder mit wem verkehrst du. Das zeigt ja auch viel über deinen Charakter. Ne? So, wenn dir zum Beispiel jemand schlecht ist, hast du einen schwachen Charakter, wenn du nichts dazu sagst. Mhm. Also ich finde, so unter Freunden ganz besonders so, guck mal, so wir beide sind ja im Umgang miteinander relativ offen und dadurch auch trotzdem sehr konfliktfrei, sage ich mal. Wenn irgendwas ist, sagen wir uns ja auch so, ey, Bro, das ist ja so und so, oder ey, du musst das mal so und so sehen. Wobei wir ja eigentlich meistens oft übereinstimmen in vielen Sachen, aber trotzdem Aber wir akzeptieren auch, wenn der andere eine andere Meinung dazu hat, finde ich. Das definitiv. Find ich mega, sehr wichtig. Aber weil, ja, nur weil ich zum Beispiel irgendwas entscheide, heißt das nicht, dass die Entscheidung, was für mich richtig ist, auch richtig für mein Gegenüber sein muss oder für dich sein muss. Ja. Ne, das ist alles hat seine Legitimität und ich glaube auch, dass im Laufe des Lebens und den Erfahrungen, die man hat, jeder etwas anderes für richtig oder wichtig hält und entsprechend vielleicht nicht einen besseren Charakter hat oder eine bessere Persönlichkeit hat, sondern einfach eine andere Persönlichkeit hat, die auch wiederum gut ist. Ja, ja. Ne? Jeder hat halt seine Stärken und Schwächen, wie man ja immer so schön allgemein sagt, aber wichtig finde ich, dass man auch nicht nur sagt, ey, es gibt nur das eine richtig, sondern es gibt viele Wege. Ja. Man sagt auch, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Aber dessen muss man sich bewusst sein. Und das muss man auch akzeptieren, ganz ehrlich. Also, ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich hatte letztens auch noch ein Gespräch gehabt, habe gesagt, ey, Leute, ich hätte das und das vor, hättet ihr da Bock drauf und wie sieht's aus? Und dann meinen die so erst alle ja und hin und her, machen wir. Und dann habe ich was anderes vor, also habe ich dann, bin ich nochmal auf Details gegangen und haben die halt so ein bisschen Kritik ausgeübt. Und dann habe ich gesagt, Leute, überhaupt kein Problem, guck mal, ist gar nicht schlimm, nein, ich habe das auch nicht negativ aufgefasst. Für mich ist das wichtig, ich würde das gerne so gestalten. Und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann freue ich mich trotzdem, wenn ihr kommt. Aber wenn nicht, dann ist das auch halb so wild. Ja. So, weißt du, dann ist das halt so. Ja. Und dann treffen wir uns halt zu was anderem, wobei, keine Ahnung, beim Fußballspielen oder so. Aber das sagt ja nicht viel über Charaktereigenschaften aus, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Da bin also, ich mal vom Thema so, was ich meine, ist ja speziell zum Beispiel, wenn du Leute hast, die oft negativ in deinem Umfeld sind, was ja auch schon sehr charakterschwach ist, würde ich sagen, oder einen schlechten Charakter hat, weil ich würde sagen, es ist auch eine Tugend, sich nicht nur hinzustellen und zu meckern. Weil ich finde auch ganz oft so viel wichtiger ist es, dann auch was zu bewegen, wenn es mich selber betrifft. Also wenn ich merke, ich bin jetzt voll angenervt, dann sage ich so, hey du, aus meiner Überzeugung heraus oder aus der Überzeugung, die du vielleicht haben solltest aufgrund deines Glaubens oder aufgrund dessen, was du repräsentierst, bin ich der Meinung, dass das nicht gut ist, dass du jetzt schlecht denkst und schlecht redest. Das ist ja auch nicht gut. Ist auch ein schlechter Charakter. Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich auch lästern oder sich aufregen so falsch. Ich bin ja immer direkt so, egal wie emotional ich reagiere oder sonst was, wenn mir an irgendjemanden was nicht passt, dann haue ich es lieber direkt raus, als so durch irgendwelche Hintertüren oder subtil im Alltag und so. Das, boah, ich hasse das. Ich weiß nicht mehr, woher ich das weiß, aber das ist ein ganz, ganz berühmter eine Aussage oder eine Information. Es gibt ja, also du hast ja gerade gesagt, man muss dann auch was ändern, ne? Man muss auch was schaffen. Und es gibt halt unterschiedliche Wege, die ich jetzt, also du hast schon eins gesagt, direkt benennen, ne? Also das Problem benennen, das Problem verkünden wäre noch eine Möglichkeit. Etwas zu tun, wenn es in deiner Hand liegt, zum Beispiel Ungerechtigkeit wegschaffen, das gehört ja alles zu einem guten Charakter, wenn du was tust. Aber ich denke, dass egal, wenn du gar keine Möglichkeit hast, ist die niedrigste Form des etwas dagegen Schlechtem zu tun, ist wirklich in deinem Herzen, meiner Meinung nach, es zu verurteilen. Ja. Ohne, dass du es vielleicht unbedingt aussprichst. Ja. Ich finde es schlecht und ich verurteile diese schlechte Tat, zum Beispiel Rassismus, das ist ja jetzt auch momentan sehr in den Medien und sehr auch aktuell. Ist auch irgendwie immer Thema, ne? Ja, ne? Also aber zum Beispiel, man begegnet Rassismus, entweder man geht hin und tut was und hilft der Person, die gerade irgendwie rassistisch unterdrückt oder beleidigt wird, zum Beispiel ganz oft in der Bahn, am Bahnhof, egal, in jedem Alltag eigentlich, Alltagsrassismus wäre vielleicht auch mal ein Thema von unserem Podcast. Mit den Kindergärten und so. Alles mit das ist dein Thema. Ich frage mich, ob irgendjemand diesen Insider noch kapiert. War das nicht die erste Folge? Das war die erste Folge, die wir, glaube ich, nie online gestellt haben, oder die zweite. Also wir reißen das mal am Ende nochmal kurz an, was das mit dem Kindergarten auf sich hat. Aber dass man entweder aktiv sich dahinschaut und sagt, ey, das ist gerade falsch, was du machst, ne? Das ist genauso ein Mensch mit zwei Augen, oder vielleicht auch nicht mit zwei Augen, aber das ist genauso ein Mensch wie du. Ja. Deswegen hast du nicht dieses Recht, dass man das wirklich, dass man hingeht und sagt, ey, nein, stopp, das ist hier gerade falsch. Wenn du quasi vielleicht auch nicht in der Lage bist, weil du Angst hast, selber angegriffen zu werden, dass man dann irgendwie versucht, keine Ahnung, die Polizei zu rufen, ne, dass man das ankündigt. Aber weißt du, was ich auch wieder denke? Ist es nicht eigentlich dann auch falsch? Also ich möchte jetzt keinen Fall sagen, dass man Rassismus gutheißen soll. Aber sollte man die Menschen, die rassistisch sind, dafür verurteilen? Inwiefern kann... Also das habe ich nicht verstanden. Also ich verurteile Leute, die rassistisch sind. Ja, ich auch. Aber mache ich mich dadurch nicht eigentlich wieder besser, als die sind? Ist das der richtige Weg? damit will ich nicht sagen, dass man aber Rassismus was legitimiert. Nein, aber was ist denn die Alternative? Ja, dass man mit den Leuten erstmal, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man dafür Verständnis aufbringen sollte. Aber gegebenenfalls, boah, das klingt jetzt voll wie so eine AfD-Ideologie. Alter, nein, auf gar keinen Fall. Hast du heute deine Springer? Nee, ich habe auch keine weißen Schnürsenkel. Ja, ja. Nein, aber was sagen will, ich verurteile das auch, definitiv. Aber ich glaube, es ist ein viel wichtigerer Ansatz, mit solchen Leuten in Dialog zu gehen und denen auch die Ängste zu nehmen. Weil es hat ja viel mit Angst zu tun. Und wenn man ehrlich ist, die gehen ja auch in einen Dönerladen oder so, weißt du? So, ich habe heute erst irgendwo so eine alte Spiegelreportage gesehen. Da haben die von 2016. Ich habe mir irgendwie die letzten Tage so Spiegelreportagen angeguckt und da haben die dann, habe ich heute einen Vorschlag bekommen über so ein Wahlergebnis der AfD. Und da waren welche, die wurden so gefragt, so, ja, warum haben Sie denn jetzt hier in dem Wahlkreis so viel AfD gewählt? Und dann war da so eine Frau, die wurde interviewt, hatte aber gerade einen Döner in der Hand und sagt so, ja, ja, die Ausländer. So, weißt du, und dann denke ich mir so, ey, was ist bei euch los, Mann? So, ihr lebt in einer Kultur, die schon mega geprägt ist. Unsere Gesellschaft ist ja schon mega geprägt durch sowas. Und ich würde ja nicht, also durch Integration. Ja, und wir haben ja viele, viele positive Sachen mitgenommen durch die Integration. Ich gebe dir in dem Punkt recht, also man kann Rassismus nicht bekämpfen, also man kann Hass nicht bekämpfen, indem man Hass. Genau. Also man kann Hass nicht mit Hass bekämpfen, genauso wie. Aber ich glaube, der richtige Schritt ist immer ein Dialog. Ja, ja, da, auf jeden Fall. Aber man kann einen schlechten Charakter nicht zum Schönen formen, indem man schlechte Charakter, also indem man ihn anschreit oder sonst irgendwas. Das geht auf gar keinen Fall. Man muss es vorleben. Einen Dialog führen, ihn mal vielleicht unter vier Augen ansprechen oder sie oder auch drum bitten und zu sagen, ey, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ja. Ne, kann ja auch sein. Ich finde, wir sollten das jetzt auch an der Stelle einfach verallgemeinern. Also ich stehe jetzt nicht so auf AfD, auf gar keinen Fall. Ne? Also jeder, der mich kennt oder Hassan, kann das auch hier an der Stelle bestätigen. Ich bin alles andere als rassistisch. Ich lasse das einfach so stehen. Was? Bro! Nein, alles gut. Ich bin sogar zum Fastenbrechen mit in die Moschee gekommen und das war mein schönstes Erlebnis. Sehr schön, das freut mich sehr. Also, nein, wir sind ganz ehrlich und was Guido sagt, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Alles gut. Nein, aber auf jeden Fall, ich glaube, da machen wir ein Fass mit auf, was für sich alleingestellt schon mega kompliziert ist. Ja, so, natürlich. Ne? Rassismus, da gehen die Meinungen auseinander. Also Leute, toleriert auf jeden Fall keinen Rassismus, unterstützt sowas nicht, aber... ja, haken wir jetzt ab, haken hinter. Ja, Rassismus, also aber wir sollten schon Rassismus, bekämpfen wäre jetzt der falsche Begriff, aber was dagegen tun, zumindest uns dessen bewusst sein. Man kann schon im Alltag auch ganz viel dagegen tun. Im Alltag? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass viele, wir vielleicht ja auch, dass wir manchmal unbewusst auch rassistisch sind. Durch irgendwelche Vorurteile, ja, ne? Die also, sich so gesellschaftlich klar, man hat prägen. Vorurteile, aber man muss sie halt immer wieder hinterfragen. Aber wir wollen das Thema jetzt auch nicht irgendwie aus dem Auge verlieren. Ist auch egal. Wir sind noch immer noch bei Charakter. Wobei das auch echt was mit Charakter zu tun hat. Ja, natürlich. Was, also, ja, aber der Ursprung dieses Gedankens war ja, hat es Charakter, wenn ich jemanden etwas... Ah, du willst ein bisschen lüften, ne? Ja, ich krieg hier keinen Luft mehr. Dito. Ah, da hört man die Vögel inzwischen. Ist ja egal. Ah, da kommen Leute. Hallo, guten Tag. Nein, auf jeden Fall trotzdem. Es hat ja auch was mit Charakterstärke zu tun, wenn man jemanden die Stirn bietet und sagt so, hey, ich finde deine Einstellung jetzt nicht gut. Mut ist auch sehr wichtig, finde ich, Mut, für den Charakter. Ja, generell Tugenden. Ne? Mm. Höflichkeit, also was man alles unter Tugend versteht, ne? Ist ja sehr, sehr... Höflichkeit, Freundlichkeit, Lächeln. Ja, es hat ja ein sehr breites Spektrum. Und Tugenden kommen ja immer noch auf diesen gesellschaftlichen, kulturellen Aspekten, wirken da ja auch noch drauf ein, was man unter tugendhaft versteht. Genau. Ich denke mal, wir sind an der Zeit, dass ich noch ein Zitat von dir wähle. Ja, sehr gerne. Und ich würde in dem Zusammenhang, ich hole auch gleich raus, warum ich das gewählt habe. Zitat Nummer 3. Nummer 3. Okay, wir haben einen neuen Zitatengeber. Ja, merke ich auch gerade. Goethe hatten wir schon mal, ne? Genau. Goethe Albert Einstein. Ja. Heute mal. Ich glaube, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ne? Also wer den nicht kennt, der kann jetzt auch den Podcast ausschalten und wieder reinhören. Ey, nein, die sind ja hier, um sich zu bilden. Nein, kleiner Spaß. Aber Albert Einstein ist jedem ein Begriff. Ja. Ganz ehrlich, zumindest das Bild vor Augen, wo er seine Zunge rausstreckt mit seinen wuscheligen Haaren, hat jeder vor Augen. Ja. Also sollte. Also wir kennen alle, unsere Generation kennt noch Schloss Einstein von RTL, ARD. Kennst du die Serie noch? Ich hab's nie geguckt, aber ich weiß, was gemeint ist. Ich war ein Allmann, ich hab das geguckt. Du bist ja immer noch. Ich weiß, das ändert sich nicht. Mit Springerstiefeln. Was? Also ich lese vor, Albert Einstein hat einmal gesagt, es beelendet mich immer, wenn eine feine Intelligenz nicht mit einem guten Charakter gepaart ist. Ja. Und da, das habe ich gewählt aus folgendem Grund. Und zwar, das wäre für mich wieder so ein ganz ehrlich Moment jetzt. Ich nehme einfach den ganz ehrlich Moment auch schon mit rein jetzt zu meinem Zitat. Und zwar bin ich der Meinung, unsere Gesellschaft ist ja sehr kapitalistisch veranlagt. Ja? Und ganz oft sind die Leute, die einfach schlauer sind, auch erfolgreicher. Aber die sind auch manchmal die, die keinen guten Charakter haben. Und ich würde schon sagen, dass das in unserer Zeit und in unserer gesellschaftlichen Struktur, so wie sie vorliegt, die sehr stark von Kapitalismus, Lobbyismus und so weiter bestimmt ist, da ist das so. Ich glaube, die Leute, die wirklich einen schlechten Charakter haben und richtig fit im Kopf sind, die wissen, wie die dich über den Tisch ziehen können. Und die sind auch wirklich erfolgreich. Und das ist so dieses... Warum sind sie erfolgreich? Ja, aber genau, man muss ja auch sagen, Albert Einstein selber, deutsch-jüdischer Physiker, ja, geflohen ins Exil vor den Nazis, ja, es beelendet ihn, ja. So, natürlich waren die Deutschen auch heute noch, ne, wir sind ja, sag ich mal, als Dienstleisterland, wir haben ja hier viele kluge Köpfe. Ja, genauso ist es auch heute noch, wenn du über Studien hast, so einen Deutschen mit einem Doktortitel ist mehr wert, als wenn einer einen Doktortitel irgendwo in Tibet gemacht hat oder so, falls dort überhaupt Universitäten sind. Aber bestimmt, aber ist auch egal. War das gerade rassistisch? Nein, das war nicht rassistisch gemeint, aber es gibt, ja, ich gehe jetzt nicht davon... Ich gehe nicht davon aus, dass es dort eine Universität gibt oder so, weißt du, ohne jetzt zu sagen, hey, das ist ja so und so, ne? Wir wissen es nicht, ist egal. Ne? Ja, weil ich es nicht weiß, weißt du, aber jetzt nicht, weil ich was gegen Tibet habe oder gegen Tibetaner oder wie die heißen. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist so, es beelendet ihn, ja, ey, die Deutschen haben echt krasse Sachen entwickelt und haben damit einfach nur die Welt in Schutt und Asche gelegt, so, weißt du, und haben nicht versucht, daraus was Positives zu schaffen. Und das meint er so mit, die haben keinen guten Charakter, aber eine feine Intelligenz. Und das ist auch immer so, dass die Menschen, ich glaube auch immer dieser Fortbestand, auch so, zum Beispiel die Intelligenz, wir Menschen sind voll intelligent, Thema Nachhaltigkeit, um nochmal auf die letzte Folge einzugehen, aber der Charakter der breiten Masse ist einfach schlecht. Man kann sich, obwohl das jetzt auch wieder von mir schlecht ist, dass ich so negativ bin, aber was ich sagen will, ist so, man bereichert sich, man weiß, wie man sich bereichert, das macht die Intelligenz aus und gleichzeitig, weil man keinen guten Charakter hat, nimmt man auch einfach, ohne darüber nachzudenken. Guido, warum ist dieses Zitat für uns vielleicht ganz wichtig? Für uns oder für unsere Zuhörer? Also für uns als Lehrer oder für alle Lehrer. Wir haben vielleicht bestimmt auch Lehrer, die gerade zuhören. Ja, gut, dass du das fragst. Das bringt mich jetzt hier zu dem Impuls. Und zwar ist es wichtig, denen nicht nur beizubringen, schlau zu sein oder irgendwas mitzunehmen, um krasse Bildungsabschlüsse zu machen, sondern sie auch in ihrem Charakter zu formen. Wir müssen jetzt nicht sagen, ey, ihr müsst das und das übernehmen. Nein, aber das können wir ja gar nicht. Dass man den Angebote schafft und denen quasi Sachen gibt, dass sie selbst aus ihrem Selbst heraus Überzeugungen sich aneignen, die sie dazu bringen, gute Menschen zu sein. Ich liebe den Moment im Unterricht, wenn der Schüler diesen, das kann man ja manchmal ablesen, er sagt es vielleicht manchmal nicht so, aber man merkt, wenn ein Schüler so einen Gedankengang hat, wo er sich einfach nur denkt, ey, ganz ehrlich, so habe ich die Sachen noch gar nicht gesehen. Ja. Auch wenn er das nicht akzeptiert, aber dass man Empathie entwickelt, so weißt du. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine Eigenwerbung, aber ganz ehrlich, im Philosophieunterricht passiert das mit am häufigsten. Ja. Also vielleicht auch im Religionsunterricht, ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir kein anderes Fach vorstellen, wo so krass diese Werte übermittelt werden. Ja, wir haben ja auch Thema Freundschaft. Wir haben Thema Liebe, was haben wir denn noch alles? Das ist ein alles Religion, Regeln viel. Und Gesetze, Wut und Gewalt und keine Ahnung. Wir haben sogar Wirtschaft, Technologie, wir haben alles. Also irgendwie theoretisch, kleine Anekdote, als wir den Lehrplan erstellt haben und fachfremde Bezüge erstellen mussten, hab ich eigentlich gemerkt, so theoretisch kann man in jeden Fachbereich irgendwas rausholen. ja, wenn du Wissenschaft und Verantwortung hast, ja, kannst du zur Physik gehen. Ja. So, ne? So, da kannst du sagen, ja, hier die Physik oder die Technik hat voll viele Sachen entwickelt. Dann Biologie, Klontechnik und hin und her. Also wir haben so viele Themen in der Philosophie, deswegen auch praktische Philosophie, weil das ein, diese Ethik, also diese Weisheit praktisch, ist, also praxisbezogen auf unser Handeln, auf unsere Gesellschaft in allen Ebenen. Deswegen ist das so ein Fach, wo man, was auch sehr stark immer kommt, ist ja diese personale Kompetenz, also Urteilsvermögen zu trainieren der Kinder. Und das machst du ja meistens durch einen Perspektivenwechsel oder durch eine Erkenntnis, dass die sich dann ein Urteil fällen. Ja. Und viele haben dann echt so einen Aha-Moment. Jetzt mal Philosophie beiseite getan. Ich frage jetzt auch, weil ich glaube, das interessiert die Zuhörer sehr, sehr. Ich bin gespannt. Glaubst du, die Schule oder die, allgemein der Unterricht versucht darauf abzuzielen, nicht nur die Intelligenz zu fördern, sondern auch das mit einem guten Charakter zu paaren? Kommt immer auf die Schule an und auf den Schulethos, glaube ich. Ja, ich wollte gerade noch ergänzen, Achso. Nur aus Sicht des Lehrplans. Ja, aus Sicht des Lehrplans kommt es immer auf das Fach an. Ne? Im Fach Deutsch kann ich mir schon vorstellen durch die Auswahl der Lektüren. Du bist ja Deutschlehrer übrigens jetzt. Ja, ich bin Deutschlehrer auch an der Stelle. Falls man es noch nicht bemerkt hat. Naja, es geht. aber trotzdem, auch da hast du anhand der Inhalte, die du, wenn du Literatur besprichst, kannst du natürlich auch die ganze Sache so ein bisschen lenken. Ja? Und trotzdem auch sehr philosophisch werden oder zumindest so ein bisschen Urteilsvermögen reinbringen. Ja? Letztens hat unser Schulleiter etwas ganz Tolles gesagt. Er meinte nämlich ganz ehrlich, manchmal ist es wichtiger, dass... Er hat ganz ehrlich gesagt? Nein. Schade, sonst hätte er Werbung für uns gemacht. Vielleicht hat er das auch gesagt. Aber auf jeden Fall hat er sinngemäß hat er gesagt, manchmal ist es wichtiger, dass die Schüler lernen, dass der Klassenraum sauber hinterlassen werden soll, jo, als wenn er den Satz des Pythagoras kennt. Ja. Warst du noch dabei bei der... das war ich nicht. Bei der Lehrerkonferenz? Ich glaube, das war irgend so... Nee, war ich nicht. Aber es ist wirklich so. Was bringt mir, wenn ich der heftige Brain in Mathe bin, aber keinerlei Erfahrung oder Wissen habe, wie man mit Menschen umgeht, wie man... Ja. Aber genau das ist der Punkt. Es geht ja auch bei dieser Aussage darum, die wissen nicht, wie der Klassenraum sauber gehalten wird oder so. Da geht es gar nicht um die Sache an sich, dass die wissen, wie macht man sauber, ja, sondern um diese Rücksichtnahme, ja, und Übernehmen von Verantwortung. Klar. Und dann zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung für die Gemeinschaft, dass man nicht nur sich selbst sieht, sondern sich in einem sich selber sieht in einem Kontext sozialer Strukturen. Ja? Aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, das fällt mir gerade nochmal auf, jetzt wo du sagst, für die Gemeinschaft und so. Charakter, ein guter Charakter, denkt nicht nur an sich selber, sondern auch an seine Umgebung und seine Mitmenschen und auch vielleicht an Generationen, die nach ihm kommen. Weil zum Beispiel, du bist in einem Klassenraum maximal 3 Jahre. Und wenn nach 3 Jahren bist du dann weg. Und die Schule gibt es ja nicht, diesen Klassenraum gibt es ja nicht nur 3 Jahre, sondern 30, 40, 50, 60. Soll ich dir was sagen, Hassan? Vielleicht 100 Jahre und noch länger. Soll ich dir was sagen? Wir Menschen leben auf der Erde vielleicht auch maximal 100 Jahre. Ist die Erde nicht unser Klassenraum? Ja, ja, das ist es ja auch, ne? Deswegen gibt es ja auch immer, schon wieder hier Thema Nachhaltigkeit, ne? Hat auch viel mit Charakter zu tun. Ja. Aber ich glaube, ein Problem ist auch in der Schule, dass wir als Lehrer oder Lehrkräfte am Ende benoten müssen. Wobei ich habe den Eindruck, dass ich mehr Erziehungsarbeit leiste und viel so Gespräche führe. Du persönlich? Ich persönlich, ja. Aber es gehört nicht zu meinem Kerngeschäft. Ich würde schon sagen, dass dieses... Aber ja, also ich glaube, der Kernlehrplan sieht es nicht vor. Aber die Ausbildung, das Kerncurriculum für die Lehrerausbildung sieht es schon vor. Weil es gibt ja diesen Bereich Erziehen und Unterrichten. Und Erziehen ist ja auch... eine der Hauptaufgaben, ne? Auf jeden Fall. Also und da geht es ja auch um Umgang mit Interkulturalität, also mit Kulturen umgehen, mit Vielfalt umgehen und so weiter. Und auch irgendwo demokratische Werte vermitteln, ne? Ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber nichtsdestotrotz, also klar, das System ist jetzt nicht komplett broke oder so, das will ich auch gar nicht sagen. Nee. Das System ist sehr gut, auf jeden Fall. Es kann aber ein bisschen besser sein. Diese Benotung, besser kann es immer sein. Alles kann immer besser sein. Aber man muss das Glas auch halb voll sehen und nicht halb leer. Oder überhaupt dankbar sein dafür, dass man ein Glas hat. das System sieht einfach vor, dass man benotet wird. Und du siehst als Arbeitgeber, wenn du jemanden einstellst, ja nicht, was er an Charaktereigenschaften hat oder was er mitbringt quasi an zwischenmenschlicher Beziehung. Du siehst am Ende nur seine Note und vielleicht ein, zwei Bemerkungen, wenn du Glück hast. Ja, wobei auch ganz viel Smalltalk ausmacht, ne? So der erste Blick. Ja, aber letzten Endes steht das auch erstmal auf dem Zeugnis. Ja, aber stell mal vor, du kommst dir doch zu einem Bewerbungsgespräch. Aber du guckst dir doch, also in der Regel guckt man sich doch lieber erstmal das Zeugnis an, was einen 1,0 Abschluss hat, als von jemandem, der einen 4,0 Abschluss hat. Das ist also das kann, ne? Und das ist halt das System. Auch in der Arbeitswelt merkt man dann später, ich habe nämlich auch ganz viele Freunde, die teilweise Positionen einnehmen, höhere Positionen bei großen Firmen, bei Banken, selber Top-Manager sind, Ingenieure und so weiter und so fort. Und also meiner Meinung nach haben die einen super Charakter, also auf jeden Fall. Ich habe die echt gern, die Kollegen und die Freunde. Nochmal Gruß an alle, die sich angesprochen fühlen oder auch nicht angesprochen fühlen, ist auch egal. Und die sagen, dass gerade so, je höher man kommt, umso mehr umso mehr fühlst du die Ellenbogen. Ellenbogen, ja, ja. Ne? Ja, das wäre auch meiner Meinung nach diese feine Intelligenz, ne? Ja. Je höher du kommst, aber man sagt ja auch zum Beispiel, ich habe irgend so ein Zitat mal gelesen, da ging es darum, der König ist gefährlich, weil er so und so ist, aber der Bettler ist ist nicht gefährlich oder so. So in dem Kontext von wegen, ein König kann tückisch sein, er hat eine bestimmte Stellung, er weiß, was er sich nehmen kann, was er sich nicht mitnehmen kann. Und der Bettler an sich, weil er nichts hat, der hat eine ganz andere Basis und ist dankbarer für das, was er vielleicht, für seine Umstände. Der nimmt nicht mehr, der will nicht mehr, weil er eigentlich schon dankbar ist mit dem wenigsten, weil er weiß, es könnte ihm noch schlechter gehen. Der König weiß es nicht. Und genauso ist das vielleicht auch mit unserer kapitalistischen Welt. Wir kriegen den Hals nicht voll. Und du merkst ja selber, man kann immer so Next Step gehen. Also ich kenne zum Beispiel viele, die sagen sich so, boah, ich habe ein iPhone. 2 Jahre später sagen die sich so, boah, mein iPhone ist nicht mehr gut genug, aber der Bettler würde sagen, boah, ich benutze das noch 10 Jahre. Ich habe Nokia 3210, wow. Ja. Ne? Mir fällt aber auch gerade nochmal ein. Man wird nicht satt, der Hunger bezüglich, bleibt. Bezüglich Arbeitsmoral und Arbeitswelt. Wenn du jetzt mal irgendwo, stell dir irgendeinen Laden vor, das kann ein Imbiss sein, also irgendein Nahrungsgeschäft oder Klamottenladen vor. Ich, das ist mir jetzt letztens aufgekommen, weil ich war übrigens diesen Veggie-Burger, Veggie-Döner essen. Den Döner war echt lecker. War gut. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mich da echt wohl gefühlt, weil der hatte ein Konzept, das war ein kleiner Laden. So, und der hat das, was er gemacht hat, gut gemacht. Also, da fühle ich mich viel wohler, als wenn ich irgendeine Nummer bin bei einem Riesengeschäft, der einfach nur auf Profit aus ist, weißt du, der seine Arbeiter ausschlachtet. Hashtag Gütersloh Tönnies. Ja. Jetzt mal so nebenbei, obwohl seit vorgestern ist, glaube ich, der Lockdown vorbei, ne? Das weiß ich nicht. Ist auch egal. Welcher Lockdown? Die sind dort alle trotzdem rumgelaufen. Ja. Die haben nur die Schulen geschlossen, 2 Tage vor den Ferien. Nein, also jetzt, klar, du siehst natürlich nur die Leute, die rausgehen, aber ich glaube, viele sind auch mit Sicherheit zu Hause geblieben, denke ich, weiß ich nicht. Ich habe da ja keine Erfahrung oder Bekannte oder so. Was wollte ich gerade sagen? Das merkst du einfach, ne? diese Arbeitsphilosophie. Ich war ja auch mal selbstständig, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast mal erwähnt habe oder du weißt es auf jeden Fall, Guido. Ja. Und ich habe wirklich auch meinen Arbeitern immer gesagt, hör mal zu, klar, es ist wichtig, dass wir arbeiten, dass wir Erfolg haben, dass wir ein bisschen Patte reinholen. Ne? Das ist halt so. Nur so überlebt man. Aber ich habe auch irgendwann gesagt, ich habe das eigentlich von Anfang an gesagt, ich habe gesagt, ganz ehrlich, Wenn mir ist es wichtiger, dass ihr sauber arbeitet und qualitativ gute Arbeit leistet, als wenn ihr viel Geld einholt. Ja. Ganz ehrlich, was soll ich mit viel Geld, wenn meine Kunden am Ende nicht zufrieden sind? Oder meine Mitarbeiter nicht zufrieden sind? Ja, und ich habe meinen Mitarbeitern auch immer gesagt, wenn der Kunde übertreibt und echt unglücklich über dir ist und du dann irgendwann denkst, so, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter und er greift gerade meine Würde auch an und, und versucht mich zu erniedrigen oder sieht mich als nichts, dann sag ihm, ciao. Soll er gehen, ganz ehrlich, solche Kunden brauche ich auch nicht. Ja. Ne, und ich glaube, ich glaube, das machen die wenigsten Unternehmen. Ja, viele sehen halt nur eine Nummer, sehen den Profit, ne? Ja. Viele Firmen machen sich die Taschen voll und lassen andere arbeiten. Ich glaube, das spürt man aber auch als Kunde. Ja, klar. Das spürst und das meine ich halt. Da, wo ich den Veggie-Döner gegessen habe, das war so ein kleiner süßer Laden, da hast du dich einfach wohlgefühlt. Ja. So, ne? Der Inhaber war nett und freundlich, so, der hat das mit Herzblut gemacht, man spürt das, warum soll er sonst ein Veggie, also klar, auch weil er Patte macht dadurch, aber... Und weil es gerade Trend ist. Ja, aber... Okay, krass viel Talk, jetzt zum Ende nochmal ein bisschen Smalltalk. Um heute nochmal so auf diesen Schlusspunkt zu kommen, was ist dein ganz ehrlich Moment? Mein ganz ehrlich Moment ist heute, ich muss ein bisschen überlegen, kannst du starten? Ich kann starten. Ja. Mein ganz ehrlich Moment ist halt einfach, wobei ich den ja eigentlich schon hatte, dass es wichtig ist, jetzt hier bei Thema Intelligenz, ne? Intelligenz ist eigentlich auch wichtig, um tugendhaft zu sein, weil man so ein gewisses also man muss schon reflektieren können, die Fähigkeit der Reflexion haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man auch diese gesunde soziale Intelligenz hat, gepaart mit einem guten Charakter. Und ich glaube, wenn man eine gewisse soziale Kompetenz hat und einen guten Charakter, wenn man keinen guten Charakter hat, kann man mit seiner sozialen Kompetenz manipulieren. Ja. Und wenn ich jetzt eine soziale Intelligenz oder Kompetenz habe und einen guten Charakter, dann reflektiere ich mich und sehe mich als Teil des Ganzen und versuche auch nicht nur mich selber irgendwie nach vorne zu bringen, sondern die Sache an sich. Vielleicht mein Team, meine Runde, die Gesellschaft an sich. Ne? So einfach was Gutes tun, von Herzen. Einfach so, dass es, oder von Herzen, dass es auch ein Teil meines Charakters ist. Ich habe meinen ganz ehrlich Moment. Und ich glaube, ganz kurz, mein ganz ehrlich Moment dazu auch nochmal, ich glaube, das ist auch so die Idee hinter unserem Podcast. So dieses, den Leuten das mitgeben, auf diesen Weg sich zu begeben. Oder auch andere, wir begeben uns auf die Reise, klar, aber auch vielleicht anderen so ein bisschen die Augen öffnen und sagen so, ey, diese Botschaft, trag die in die Welt raus, so. Ja. Ne? So, und das ist ja dieses, das war ja, wir haben, glaube ich, im Februar, kurz vor dem Lockdown, oder war es im März, als der letzte Schultag war. Nee, Hanau war der Auslösende. Ja, aber die Woche darauf hatten wir den letzten Schultag, im März war das, ich glaube 12. oder so war das, da saßen wir im Café, ich sag jetzt nicht welches, aber unser eigentlich so schon fast Stammcafé, ne? Nach der Schule zumindest. Und da haben wir noch so, da hast du noch zu mir gesagt, ey, weißt du was, man, irgendwie ist die Welt, irgendwas muss man doch machen. Es ist nicht gut, so wie es ist. So, die Welt ist doch voll kaputt. Und dann haben wir so hin und her überlegt und dann habe ich irgendwann so reingeworfen, ey, lass doch so einen Podcast machen, wo wir über sowas labern. Weißt du noch? Ja, ja, klar. So, und genau das ist, glaube ich, unser Way auch so, unser Vibe gerade, den wir fahren, so oder die Message auch, die wir und Intention, die wir damit verbinden, ne? Dieses, ey, ganz ehrlich, Mann, so und so ist es, ne? So Augen öffnen. Wir sind ehrlich, öffnen die Augen und versuchen zu verändern. Uns oder zu verändern. Öffnet die Ohren, ne? Öffnet die Ohren, bleibt im Kopf, dies, das, anderes. Mein ganz ehrlich Moment ist gleichzeitig auch eine Frage. Gibt es etwas Schöneres als einen guten Charakter? Boah, das können wir heute eigentlich mal posten. Also meiner Meinung nach nein, weil das ist ja auch teilweise auch ein anderes Zitat von mir. Ne? Ja. Also ne, egal wie gut du aussiehst, egal wie intelligent du bist, egal wie viel Patte du in der Tasche hast, wie viel Goldketten du um deinen Hals hast, was für einen fetten Benz, Ferrari oder was weiß ich, was du fährst, es gibt nichts Schöneres, also das du dir aneignen kannst, als ein guter Charakter. Ja. Denn, das fällt mir nochmal auf, nochmal zurück zu der heutigen Aussage, ich gebe mich lieber mit Leuten ab, die einen guten Charakter haben, als jemand, der keinen guten Charakter hat. Ja. Was ein guter Charakter ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Es gibt bestimmt es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Arten von guten Charakteren. Aber es ist manchmal einfach nur ein Typ, der ständig lächelt, mit dem du dich lieber abgibst, als derjenige, der, keine Ahnung, der deinen Lohn zahlt, der was weiß ich was macht, der mit dem du gut arbeiten kannst. Aber der einfach nicht nett ist, nicht freundlich ist, der schwierig im Umgang ist, der spießig ist. Ja. Nicht. Aber ich finde, das kann man so fürs Ende ganz einfach stehen lassen. Gibt es was Schöneres als einen guten Charakter? Oder was kommt dem guten Charakter am nächsten? Fällt mir gerade auch ein, aber ich komme. Ja. Erdbeereis. ja, aber da muss man, also, ja. Es gibt, glaube ich, aber ich finde das schon wichtig. Also. Da können wir auch noch, wobei, ja, nein, wir machen jetzt sonst wieder zu viel auf. Oder eine Sache muss ich jetzt noch raushauen. Das Streben des Menschen ist es ja irgendwie auch glücklich zu sein. Und ich glaube, du kannst nur glücklich sein, wenn du, sagt Aristoteles, ein Großteil unseres Glücks macht ja auch so diese Tugend aus, ne? Tugenden. Und ich glaube, nur dann, wenn du gesellschaftlich gut bist, widerfährt dir auch Gutes und dann wirst du auch glücklich. Weil wenn du merkst, dass die Welt kaputt ist, und du nichts Positives dazu beitragen konntest, es zu verändern, oder auch gar nicht erst die Intention hattest, was zu verändern, dann wirst du auch nicht glücklich. ich bin immer noch dabei, gibt es jetzt was Schöneres als einen schönen Charakter? Ja, ja, ja. Punkt. Also ich glaube, das war heute echt mein ganz ehrlicher Moment. Und ja. Hashtag schöner Charakter. Punkt. Ja. Ende aus. Mehr brauchst du nicht. So nennen wir die Folge. Gibt es was Schöneres als einen guten Charakter? Ja, alles klar. Ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Guido, danke, dass du mit mir wieder diesen Podcast aufgenommen hast. Danke, dass wir heute in deinem Auto sitzen konnten. Gerne. Mit meinen polnischen Wurzeln finde ich es auch gut, dass du jetzt nicht das Auto kurz verlassen hast. Sonst wäre es jetzt schon über der Grenze. Nein, Quatsch, alles gut. Kannst alles mitnehmen. Das war Rassismus, Felgen, ja. Abbauen, Schlüssel klauen, egal. Brauche ich nicht. Aber ich darf das. Hauptsache, du behältst einen guten Charakter. Bro. Ich habe polnische Roots im Blut, ja. Ihr Lieben, haut rein, bleibt sauber. Ja, keine macht den Drogen. Ja. Und seid wieder dabei, wenn es heißt, ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Hassan und Guido.